Das brasilianische Komitee für Solidarität mit der TVJK veröffentlichte am 19. September auf seiner Internet-Homepage und in der Zeitung Agua Berude einen Beitrag. Im Artikel bestand das Komitee darauf, dass der Test für die Explosion des Atomsprengkopfes in der TVJK eine gerichtete Maßnahme zum Schutz der Würde und Souveränität des Landes gewesen sei. Zur Unterstützung dieses Tests nahm am 15. September der Chefsekretär des afrikanischen Zuche-Ideologie-Studienkomitees, André Rogelio Galonda, eine Stellung.